Danach brauche ich erstmal eine Pause. Es ist 11:30. Ich mache mir noch einen Kaffee und nehme die Zeitung von gestern. Die habe ich noch gar nicht gelesen. Ich blättere ein bisschen im Fernsehprogramm und lege die Zeitung dann zu den anderen, die sich bereits in der Ecke stapeln. Warum hebe ich nur ständig die ganzen Zeitungen auf? Immer denke ich, dass ich sie noch lesen werde, was ich dann natürlich doch nie mache. Und immer ist da irgendein bestimmter Artikel, den ich ausschneiden oder nochmal in Ruhe lesen wollte. Der Stapel ist inzwischen zu einer beängstigenden Höhe angewachsen, also am besten alles zum Altpapier. Ich nehme eine Zeitung nach der anderen in die Hand. Der interessante Artikel über gesunde Ernährung fällt mir ein, der mit der Tabelle über den genauen Nährwert, die Vitamine und Kalorien der einzelnen Lebensmittel. Wo war der denn gleich? In der Mittwochsausgabe, glaube ich. Ich blättere die Zeitung vom Mittwoch durch und finde ihn nicht. Vielleicht in der Magazinbeilage vom letzten Wochenende? Ich suche in dem großen Stapel und nach 10 Minuten finde ich sie. Ja, da ist der Artikel. Ich schneide ihn feinsäuberlich aus und hefte ihn an die Pinnwand in der Küche. Apropos Ernährung, was gibt es heute eigentlich zu essen? Ich sehe im Kühlschrank nach. Da sieht es traurig aus. Ein kleines Stück Käse, ein fast leeres Glas Gurken und der Rest Suppe von gestern. Im Gemüsefach liegen nur einige schlaffe, verschrumpelte Möhren. Ich entsorge sie. Wann habe ich eigentlich das letzte Mal den Kühlschrank sauber gemacht, so richtig gründlich mit Essigwasser und so? Alles ausgeräumt? Alles ausgewischt? Ich denke, er ist mal wieder fällig. Eine unangenehme Arbeit, aber nötig, wegen der Bakterien, Schimmelpilze und so weiter. Also kremple ich die Ärmel hoch und mache mich voller Eifer ans Werk. Nach einer Stunde blitzt alles und ich bin mit dem Resultat meiner Arbeit zufrieden. Durch das geöffnete Fenster höre ich die Kirchturmuhr 1 Uhr schlagen. Die Steuererklärung fällt mir wieder ein.